Adela Polotschkova will besser Deutsch lernen. Besser ist die Steigerungsform, also der Komparativ, des Adjektivs gut. Im Deutschen gibt es einige unregelmäßige Komparativformen wie gut, besser. Wir sehen uns heute ein paar der wichtigsten an. Der Komparativ von viel ist mehr. Mein Bruder isst sehr viel, aber ich esse noch mehr. Der Komparativ des Adverbs gern ist lieber. Ich höre gern Musik, aber lieber mache ich selbst Musik. Jetzt können Sie üben. Hören Sie die Sätze. Was passt, A oder B? Wiederholen Sie die ganzen Sätze nach dem Signal. Es gibt das Kleid in Rot oder in Schwarz. Was findest du? A. Mehr, B. Besser. B ist richtig. Was findest du besser? Alles klar? Sprechen jetzt Sie nach dem Signal. Ich mag kein Fleisch. Vegetarisches Essen mag ich. A. Viel, B. Lieber. B ist richtig. Vegetarisches Essen mag ich lieber. Dein Kuchen ist lecker. Hast du noch A. Mehr, B. Gern? A ist richtig. Hast du noch mehr? Die Band von gestern war gut, aber beim letzten Konzert war sie noch A. Besser, B. Lieber. A ist richtig. Aber beim letzten Konzert war sie noch besser.